Kundgabe 3966. Empfangen durch Bertha Dodde am 01.02.1947. Völliges Auflösen, Liebeswerk Gottes, an dem Gefallenen. Erbarmend neigt sich die ewige Liebe ihren Geschöpfen zu, die in tiefster Finsternis schmachten und dem Untergang entgegengehen. Und darum bereitet sie dem Entwicklungsstadium des Geistigen ein Ende, um einen weiteren Rückgang zu verhüten und ihm neue Möglichkeiten zu schaffen, zur Höhe zu steigen. Je größer die geistige Not ist, desto dringender ist die Hilfe Gottes geworden. Und eine andere Hilfe als völliges Auflösen ist erfolglos, dem völligen Widerstand des Geistigen Gott gegenüber. Und dennoch ist die Auflösung, die Zerstörung des großen Schöpfungswerkes Erde, ein Akt größter Erbarmung und Liebe Gottes und gleichzeitig ein gerechter Ausgleich für das böse Tun der Menschen, welche die letzte Ausreifungsmöglichkeit völlig ungenützt lassen und ihren Willen missbrauchen zu Handlungen krassester Lieblosigkeit. Der geistige Niedergang muss beendet werden. Es muss eine neue Entwicklungsphase ihren Anfang nehmen, auf dass das noch in der festen Materie Gebundene seinen Aufstieg beginnen kann. Denn alles Geistige steht dem Herzen Gottes nahe. Alles ist von ihm einst ausgegangen und soll wieder zu ihm zurückkehren. Und seine unendliche Liebe ist stets bemüht, ihm zur Rückkehr zu sich zu verhelfen. Denn die Trennung von ihm kann nicht ewig währen, und von selbst findet das von ihm einst Abgefallene nicht zu Gott zurück. Ewigkeiten können zwar vergehen, und diese Ewigkeiten setzen sich aus mehr oder weniger langen Entwicklungsperioden zusammen, die immer wieder mit geistigem Hochstand beginnen und mit geistigem Tiefstand enden. Weil letzterer Anlass ist zur Beendigung einer solchen Periode und immer eine Scheidung des Gott zugewandten und ihm abtrünnigen Geistigen am Ende stattfindet, so dass die neue Periode immer mit den Menschen ihren Anfang nimmt, die Gott angehören, also geistig schon hoch entwickelt sind. Doch der freie Wille des Menschen ist Anlass, dass sie nicht in diesem Gott verbundenen Zustand bleiben und daher immer größere Entfernung zwischen sich und Gott eintreten lassen und dies auch absteigende Entwicklung bedeutet, die solche Ausmaße annimmt, dass Gott selbst ein Ende macht, so der geistige Tiefstand erreicht ist, der eine Auflösung der Materie als Träger des Geistigen bedingt. Und darum wird immer der Anfang einer Erlösungsepoche einen paradiesischen Zustand bedeuten, während das Ende eine Zeit bitterster Not, Mühsal und geistiger Finsternis ist. Und über allem waltet die erbarmende Liebe Gottes. Nur der erleuchtete Mensch kann den Zusammenhang verstehen. Und ihm ist auch die Aufgabe geworden, die Mitmenschen zu belehren und ihnen die Notzeit verständlich zu machen, auf dass auch sie nur die Liebe Gottes erkennen und sich ihr zuwenden sollen. Denn Gott will erkannt werden in seiner Liebe, in seiner Macht und in seiner Weisheit, weil nur das Erkennen seiner Wesenheit in den Menschen die Liebe zu ihm erweckt und sie anspornt, ihm zuzustreben. Doch in der Endzeit ist es schwer, Verständnis aufzubringen für geistige Belehrungen. Und darum tritt Gott oft in anderer Weise an den einzelnen Menschen heran, in Form von großen leiblichen Nöten, die ihn veranlassen sollen, sich ihm zuzuwenden im freien Willen, auf dass Gott ihn erfassen und ihn zu sich ziehen kann. Doch wo die leibliche Not solches nicht zuwege bringt, ist jede Hilfe ausgeschlossen. Und der Auflösungsprozess muss einsetzen, so wie die Menschheit in solcher Gottferne steht, dass sie ihn nicht mehr zu erkennen vermag. Denn seine erbarmende Liebe lässet nicht dem völligen Untergang entgegengehen, was einst von ihm seinen Ausgang nahm. Und also schafft er neue Möglichkeiten zur Aufwärtsentwicklung. Er lässet eine neue Erde erstehen und belebt sie mit Schöpfungen herrlichster Art. Er schafft den Seinen ein Paradies auf Erden und er gibt dem noch unreifen Geistigen neue Formen, um auch ihm zu verhelfen zur einstigen Erlösung. Amen.